Deutschlandradio Kultur. Guten Morgen, kleines Fräulein. Oh, guten Morgen, kleines Fräulein? Naja, das ist ganz reizend. So klein bin ich schließlich gar nicht mehr. Und morgen ist vielleicht auch ein bisschen untertrieben. Schließlich ist es schon, wie viel Uhr ist es denn? 13:30? Und dann ist es ja Zeit für den Kakadu-Hörspieltag. Nach Indien geht's heute mit uns, aber nur ganz kurz. Dort nämlich schnappen wir uns die 10-jährige Mary. Dieses kleine Mädchen ist mit Sicherheit das trotzigste und verschlossenste Kind der Welt. Und dieses verschlossene und trotzige Mädchen setzen wir auf ein Schiff und schicken sie nach England zu ihrem Onkel. Und dort passiert dann Folgendes. Erst trifft sie... Kannst du ein Geheimnis für dich behalten? Es ist ein sehr großes Geheimnis. Na klar, sag doch mal. Was? Ach so, jetzt habe ich's verstanden. Ich soll nicht alles vorher ausplaudern. Vor allem nicht die Geschichte rund um und mit Mary. Na gut, dann bin ich jetzt still und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Mary? Mary Lennox! Mary, das ist Mrs. Medlock. Sie wird dich jetzt zu deinem Onkel bringen. Guten Tag, Mary. Du hast eine weite Reise gemacht, Mary. Sicher war es sehr anstrengend, so lange Zeit auf See. Mary, Mrs. Medlock hat dich etwas gefragt. Dieses kleine Mädchen ist mit Sicherheit das trotzigste und verschlossenste Kind der Welt. Der geheime Garten. Von Francis Burnett. Haben deine Eltern nie über deinen Onkel gesprochen? Nein. Du kommst in ein sehr merkwürdiges Haus. Mehr als 100 Zimmer gibt es. Die meisten sind aber verschlossen, sie werden nicht benutzt. Dein Onkel, Mr. Craven, ist sehr stolz auf das Haus. Mhm. Mr. Craven will deinetwegen keine Mühe haben. Er kümmert sich nie um jemanden. Das heißt, früher war das nicht so. Allein in dem Riesenkasten. Er ist sowieso fast nie da. Ah. Und wenn er da ist, wirst du ihn nicht zu Gesicht bekommen. Er ist, wie soll ich dir das erklären? Er ist ein bisschen ein wunderlicher Kauz. Ein Einsiedler. Als Mary Lennox nach England geschickt wurde, um im Hause ihres Onkels ein Auskommen zu finden, sagten alle Leute, einem so unangenehm aussehenden Kind seien sie noch nie begegnet. Was für ein jämmerliches kleines Ding. Dabei soll ihre Mutter eine solche Schönheit gewesen sein. Ihr Vater, ein englischer Kolonialbeamter, hatte weit weg in Indien Dienst tun müssen. Und dort war Mary auch geboren. Und dort hatte sie gelebt, bis eines Tages etwas Schreckliches geschehen war. Mrs. Medlock, bringen Sie das Kind bitte sofort auf Ihr Zimmer. Er möchte Sie auf keinen Fall sehen. Und morgen fährt er nach London. Solange ich weiß, was er von mir erwartet, werde ich es entsprechend einzurichten wissen, Mr. Pitcher. Als Mary zur Welt gekommen war, hatte Marys Mutter das Kind einer indischen Kinderfrau, einer Aya, überlassen. Guten Morgen, kleines Fräulein. Na, wie war die erste Nacht im neuen Zuhause? Was ist das denn? Da draußen? Na, das Moor natürlich. Oh, wie hässlich. Ach, überhaupt nicht. Es ist voll von Pflanzen. Es duftet. Im Frühling. Und im Sommer erst. Da blühen der Ginster und die Heide. Eine wunderbare Luft ist das. Bist du meine Dienerin? Zu Hause in Indien hatte Mary außer ihrer Aya noch ein paar indische Diener und Dienerinnen gehabt. Also, ich heiße Martha. Ich bin Hausmädchen bei Mrs. Medlock. Sie ist bei Mr. Craven angestellt. Und ich soll ein bisschen auf dich achten. Ich wollte nur wissen, ob du mich ankleidest. Ja, kannst du dich denn nicht selbst anziehen? Das habe ich noch nie gemacht. Das hat meine Aya immer gemacht. Dann wird es aber höchste Zeit, dass du es lernst. Das tut man aber nicht in Indien. Was weißt du denn? Du Tochter eines Ferkels! In Indien hatte eine furchtbare Krankheit gewütet, die Cholera. Zuerst war ihre Aya daran gestorben und wenige Tage später dann auch ihr Vater und ihre Mutter. Wer hätte sich jetzt dort im fernen Indien noch um Mary kümmern können? Hier, bitte! Bitte was? Glaubst du, ich zieh dir deine Schuhe an? Es gehört sich so! Es gehört sich so! Selbst meine kleinsten Geschwister können ihre Schuhe selbst anziehen. Wir sind 12 zu Hause. Was glaubst du, hätte meine Mutter zu tun, müsste sie allen die Schuhe zubinden? Mein Bruder Dicken ist 12, nur ein bisschen älter als du. Und er kümmert sich schon ganz allein um seine Tiere und um den Garten. Also stell dich nicht so an. Zum Glück hatte Marys Mutter einen Bruder. Das war der sonderbare Sir Archibald Craven. Und in seinem Haus sollte Mary nun leben, bis sie volljährig sein würde. Es ist langweilig hier. Ich wünsche, dass sofort mindestens 3 Diener mit mir fangen spielen. Mary. Unten in der Halle. Hör zu. Hier hat niemand Zeit, sich mit dir zu beschäftigen. Schon gar nicht 3 Leute auf einmal. Geh an die frische Luft. Sieh dir den Park an. Und wer begleitet mich? Du wirst ja wohl alleine zurechtkommen. Nach links geht's direkt in die Gärten. Die Gärten, die Mary fand, waren allerdings ganz anders als die blühenden, duftenden Anlagen zu Hause in Indien. Üppig und bunt war es dort gewesen. Aber hier hatte sich sogar das Grün winterlich in die Erde verkrochen und überall versperrten Mauern ihren Weg. Hey du, sag mal, anscheinend soll das hier ein Garten sein, aber ich sehe keine einzige Blume. Ein Gemüsegarten. Und hinter dem blauen Tor dort? Ein anderer Gemüsegarten. Gemüsegärten. Überall Gemüsegärten. Wahnsinnig spannend. Zu einem gibt es kein Tor. Nicht, dass ich wüsste. Doch, ich habe es genau gesehen. Kein Tor. Und wenn schon? Ein Gemüsegarten ohne Tor. Was soll das sein? Das geht dich nichts an. Und außerdem habe ich Bäume gesehen. Was haben Bäume in einem Gemüsegarten zu suchen? Mein Gott! Wachsen hier vielleicht Tomaten auf Bäumen? Und die Äste dieser Bäume hingen über die Mauern, die angeblich kein Tor haben. Plötzlich veränderte sich das sauer dreinblickende Gesicht des Alten. Und Mary war überrascht, wie viel netter ein Mensch doch aussieht, wenn er lächelt. Wo bist du gewesen, Kleiner? Etwas Wunderbares ereignete sich. Ein kleiner Vogel mit roter Brust flog auf den Gärtner zu und setzte sich vor seine Füße. Ich habe dich heute überhaupt noch nicht gesehen. Fängst du etwa schon an, den Vogeldamen den Hof zu machen? Noch viel zu früh für diese Jahreszeit. Was für ein komischer Vogel. Kommt er immer, wenn du ihn rufst? Ah, das tut er. Ein Rotkehlchen. Die freundlichsten und neugierigsten Vögel überhaupt. Immer kommt er, um zu sehen, was ich pflanze. Er kümmert sich um die Sachen, um die sich eigentlich Sir Craven kümmern sollte. Ich nenne ihn Robin. Robin war ganz nah herangekommen. Mary konnte ihn genau studieren. Sie sah seine rotbraune Kehle, die olivbraune Oberseite und die weißliche Unterseite seines Gefieders. Er hat sich entschlossen, Freundschaft mit dir zu schließen. Er mag dich. Jetzt fliegt er weg, sieh nur. Er fliegt über die Mauer. Er fliegt in den Garten, der kein Tor hat. Dort wohnt er. Dort ist er auf ein Nest geschlüpft. Wenn Robin auf Freiersfüßen ist, dann geht er zu den Rotkehlchenfräuleins, die da in den Rosenbüschen wohnen. Rosenbüsche? Es gibt da Rosenbüsche? Woher weißt du das? Weiß ich eben. Ich möchte die Rosen sehen. Wo ist das Tor? Irgendwo muss doch das Tor sein. Steck deine Nase nicht in Dinge, die dich nichts angehen. Vielleicht gab es mal ein Tor. Vielleicht vor 10 Jahren. Jetzt ist es damit vorbei. Mr. Craven hasst diesen Garten. Geh spielen. Ich habe zu arbeiten. In den ersten Wochen war für Mary ein Tag genau wie der andere. Jeden Morgen erwachte sie und sah zu, wie Martha im Kamin das Feuer anzündete. Später strich sie zwischen den Gärten herum und langweilte sich. Nur dieser eine Garten, der geheimnisvolle, ließ ihr keine Ruhe. Martha, warum hasst Mr. Craven den einen Garten? Wie der Wind ums Haus heult, hör mal. Warum hasst er den Garten? Mrs. Medlock hat verboten, darüber zu reden. Hier gibt es ziemlich viele Dinge, über die nicht gesprochen werden darf. Hm. Mr. Craven hat das angeordnet. Martha, der Garten. Der hat seiner Frau gehört. Was ist damit? Sag schon. Sie hat ihn angelegt, als sie geheiratet haben. Sie und Mr. Craven haben sich darum gekümmert. Kaum, dass mal ein Gärtner rein durfte. Und sie gingen oft zusammen in ihren Garten. Stundenlang blieben sie dort und redeten und lasen. Und an einem alten Baum zog sie Kletterrosen hoch. Und in den Ästen machte sie sich einen Sitzplatz zurecht. Aber eines Tages brach der Ast. Und sie fiel vom Baum und verletzte sich so sehr, dass sie am nächsten Tag starb. Und seitdem ist er nicht mehr in dem Garten gewesen. Mhm. Martha, hörst du das? Was ist das? Das klingt ja wie... Ach was, das ist der Wind. Da weint ein Kind, Martha. Über dem Moor macht er seltsame Geräusche. Ich kenne inzwischen die Geräusche, die der Wind hier macht. Da weint jemand. Wer ist das, Martha? Da Martha ihr auswich, beschloss Mary, auf eigene Faust der Sache nachzugehen. Und wenn sie alle 100 Zimmer dazu erkunden musste. Der Korridor, auf dem Mary ihre Expedition begann, war lang. Nach einer Weile stieß sie auf einen anderen und dann wieder auf einen neuen. An den Wänden hingen prächtige Gemälde. Sie zeigten Männer und Frauen und Kinder in kostbaren Gewändern. Und überall gab es Türen. Was tust du hier? Ich konnte den richtigen Weg zu meinem Zimmer nicht finden und ich habe jemanden weinen gehört. Nichts derartiges hast du gehört. Oh, Mr. Witherstaff. Ich dachte, in England regnet es immer. Ach was. Yorkshire ist der sonnigste Platz auf der Welt. Es wird Frühling. Riechst du ihn? Ich weiß nicht. Kann man denn den Frühling riechen? So frisch und feucht, diese wunderbare Erde. Jetzt kommt die Zeit, in der ich den Boden vorbereiten muss, damit alles wachsen kann. Ja, ich weiß. Dein zauberhaftes Gemüse. Nein. Schneeglöckchen und Krokusse und Osterglocken. Und die Forsythien fangen an zu blühen. Ich glaube, in Indien gibt es das nicht. Nach einem Regen ist es dort immer heiß und feucht und grün. Und in nur einer Nacht ist alles ganz groß gewachsen. Nein. In einer Nacht geht das hier nicht. Hier muss man warten können. Zuerst kommt eine kleine grüne Spitze aus dem Boden und am nächsten Tag vielleicht eine andere. Du musst das beobachten, wenn du der Sache auf die Schliche kommen willst. Der Sache auf die Schliche kommen? Nichts wollte Mary lieber. Zum Beispiel, was diesen Garten anging, den anscheinend nie jemand betrat. Während ihrer täglichen Spaziergänge war der kleine Vogel ihr mit jedem Tag vertrauter geworden. Doch heute verhielt er sich irgendwie merkwürdig. Auf einem kahlen Blumenbeet hopste er aufgeregt hin und her. Er spreizte seine Federn und machte sich wichtig. Und da sah Mary ihn plötzlich. Den Schlüssel. Alt und rostig, wie eben ein Schlüssel, der lange in der Erde gelegen hat. Mary hob ihn auf und drehte ihn zwischen den Fingern. Das Rotkehlchen aber sang und zwitscherte aufgeregt weiter, bis Mary den Blick hob und ihm nachsah. Es saß nun auf der Mauer. Und es sah aus, als zupfe es die Efeuranken beiseite. Und da erkannte Mary etwas unter dem dichten Efeuteppich. Ein Tor. Martha, ich muss dich etwas fragen. Was sind das für weiße Wurzeln, die wie Zwiebeln aussehen? Knollen. Ah, Knollen. Viele Frühlingsblumen entwickeln sich aus Knollen. Dicken hat eine ganze Menge davon in unserem Garten in die Erde gelegt. Ah. Weiß er viel über Blumen? Alles. Übrigens, ich brauche einen Spaten. Du? Ja, es ist wegen dem... Mary erschrak. Um ein Haar hätte sie alles ausgeplaudert. Vielleicht kann ich eben ein bisschen graben. Aha. Weißt du was? Wir bitten Dicken, einen Spaten für dich zu kaufen und herzubringen. Hörst du das, Martha? Da ist es wieder. Was meinst du? Das weißt du ganz genau. Das Weinen. Und es ist hier im Haus. Und heute heult kein Wind. Mary ging jeden Tag in ihr Reich in den geheimen Garten. Sie liebte das Gefühl, dass niemand wusste, wo sie war. Und sie arbeitete, sie grub und zupfte Unkraut. Ben? Mary, sollst mich nicht immer so erschrecken. Weiß nie, wann du kommst und von welcher Seite. Hast du eigentlich auch einen eigenen Garten, Ben? Nein, wo denkst du hin? Aber wenn du einen hättest, Ben, was würdest du dort pflanzen? Kartoffeln. Kartoffeln und Zwiebeln. Und wenn es ein Blumengarten wäre? Und daneben Blumen. Vor allem Rosen. Es gibt so viele in den herrlichsten Farben und mit wunderschönen Namen. Kletterrosen und Teerosen, Moosrosen und Wachsrosen. Oh, so viele verschiedene. Und noch viel mehr. Ich habe mal bei einer jungen Dame als Gärtner gearbeitet. Sie kannte alle Sorten. Sie hat sie gehegt und gepflegt, aber das ist jetzt schon lange her. Ach ja. Und wo ist sie jetzt? Im Himmel. Und was ist aus den Rosen geworden? Blühen sie noch? Oder sterben Rosen, wenn man sie sich selbst überlässt? Nicht, wenn der Boden gut ist. Ein oder zweimal im Jahr habe ich mich noch um sie gekümmert, habe sie beschnitten und die Wurzeln bearbeitet. Jetzt sind sie verwildert, aber ja doch, ein paar von ihnen blühen sicher auch in diesem Sommer noch. Mary schaute Ben Weatherstaff noch ein bisschen bei der Arbeit zu, dann spazierte sie weiter. Sie überlegte gerade, wie weit sie sich noch zu gehen getrauen würde, als sie einen Jungen entdeckte, der mit dem Rücken an einen Baumstamm gelehnt auf einer Holzflöte blies. Du bist Mary, stimmt's? Dicken. Rühr dich nicht, sonst fliehen sie. Mary stand reglos. Er erhob sich ganz langsam. Das Eichhörnchen kletterte in das Geäst zurück. Der Fasan zog seinen Kopf ein. Die Kaninchen hoppelten davon. Aber alle schienen kein bisschen erschrocken zu sein. Hier ist dein Spaten. Danke. Und ein paar Samen dazu. Mohn und Reseda. Mohn und Reseda. Ich sehe sie dir aus, wenn du willst. Ich zeig es dir. Wo ist dein Garten? Du hast doch einen Garten, oder? Ja, natürlich. Kannst du ein Geheimnis für dich behalten? Sag mir bitte die Wahrheit. Es ist ein sehr großes Geheimnis. Und ich weiß nicht, was ich tue, wenn du es verrätst. Wo denkst du hin, Mary? Wenn ich alles verraten würde, was ich weiß, dann wäre das Moor von Wilderern voll, die die Vogelnester ausnehmen und die Biber jagen und die Otter. Also los, sag schon. Ich habe einen Garten gestohlen. Aha. Naja, er gehört mir nicht. Er gehört überhaupt keinem Menschen. Niemand will ihn haben. Keiner geht hin und kümmert sich um ihn. Deshalb darf ihn mir keiner mehr wegnehmen. Denn jetzt kümmere ich mich um ihn. Du, zeig ihn mir, Mary. Und Mary zeigte ihn. Dicken war sprachlos. Denn was er zu sehen bekam, war kaum mit Worten zu beschreiben. Überall standen verwilderte Büsche und uralte Bäume, an denen sich knorrige Äste der Heckenrosen emporwanden. Die Nester. Der Garten muss der sicherste Platz zum Brüten in ganz England sein. Glaubst du, dass die Rosen wieder blühen? Aber ja. Sie sind verwildert, klar, aber die starken Zweige sind in Ordnung. Man muss sie nur zurückschneiden, damit sie wieder kräftig austreiben. Eine Menge Arbeit, aber wenn du willst, helfe ich dir. Als Mary an diesem Tag ins Herrenhaus zurückkam, wartete noch eine Überraschung auf sie. Sir Archibald war von einer seiner Reisen heimgekehrt. Miss Mary, und er Sir. Wünschte, Mary zu sehen. Komm näher, Kind. Geht's dir gut? Ja, Sir. Mary ging langsam auf den Mann zu, der da im Sessel saß. Die Gardinen waren zugezogen. Seine Schultern waren sehr hoch und gekrümmt. Sein Haar war schwarz. Schwarz mit vielen weißen Strähnen darin. Pass du auch gut auf dich auf, Kind. Ja, Sir. Er hatte dich ganz vergessen. Ich wollte eigentlich eine Erzieherin, Kinderfrau, oh, bitte, dich anstellen. Aber ich hab vergessen. Keine Kinderfrau und auch keine Erzieherin. Ich bin auch schon groß und mir geht es gut hier. Ich kann so? Mich beschäftigen. Was tust du denn den ganzen Tag? Ich spiele draußen und gehe spazieren. Oh, bitte sei keine Erzieherin. Ich mache auch ganz bestimmt keine Dummheiten. Was sollte ein Kind wie du auch für Dummheiten machen? Ach, Mary, ich bin sozusagen dein Beschützer, sicher kein Guter. Ich bin krank, elend. Zerstreut. Aber ich möchte natürlich, dass es dir gut geht. Und brauchst du irgendetwas? Möchtest du Spielsachen haben? Puppen, Bücher? Vielleicht ein bisschen Erde? Erde? Was meinst du damit? Für Blumen. Ich könnte Blumen pflanzen und sie pflegen. Aber es gibt hier überall Blumen. Ich möchte meine eigenen wachsen sehen. So? Du kannst so viel Erde haben, wie du willst, Kind. Nimm sie dir, wo sie dir gefällt. Es gibt genug davon. So? Dann musst du wieder gehen. Ich bin müde. Auf Wiedersehen, Kind. Ich werde den ganzen Sommer fort sein. Als Mary am Abend dieses aufregenden Tages endlich in ihrem Bett lag, konnte sie lange nicht einschlafen. Und da hörte sie es plötzlich wieder, dieses Weinen. Mary sprang aus dem Bett und ging dem Weinen nach. Sie war sich ganz sicher, es war hier. Es war hier im Haus. Sie schlich mit ihren nackten Füßen über die langen, dunklen Flure des Hauses. Immer dem seltsamen Weinen nach. Plötzlich stand sie vor einer Tür, die war nur angelehnt. Und durch den Spalt fiel Licht. Wer bist du? Ein Geist? Nein, bist du einer? Mary stand vor einem riesigen Bett, in dem ein kleiner Junge lag. Er hatte ein scharf geschnittenes, zartes Gesicht, das so blass wie Elfenbein war. Seine Augen blickten groß und dunkel. Und wilde Locken fielen ihm in die Stirn. Irgendwie sah er krank aus. Ich bin Colin. Colin? Ich habe noch nie von einem Colin gehört. Colin Craven. Mary Lennox. Mr. Craven ist mein Onkel. Er ist mein Vater. Niemand hat mir je gesagt, dass er einen Sohn hat. Bist du vielleicht doch nur ein Traum? Woher kommst du? Aus meinem Zimmer. Ich habe dich schon oft weinen gehört. Das heißt, immer haben mir Martha oder Miss Matlock einreden wollen, es sei der Wind oder sonst etwas. Warum hast du geweint? Ach, ich habe Kopfschmerzen. Und ich kann nicht schlafen. Warum hat mir niemand von dir erzählt? Weil ich Angst hatte, dass du mich sehen willst. Ich will nicht, dass die Menschen mich sehen und über mich reden. Das verstehe ich nicht. Immer bin ich so wie jetzt. Krank. Und immer muss ich im Bett liegen. Auch mein Vater wünscht nicht, dass die Leute über mich reden. Den Dienstboten hat er es verboten. Wenn ich am Leben bliebe, würde ich einen Buckel kriegen, wie er. Aber ich werde vorher sterben. Was für ein Haus. Die Zimmer sind verschlossen. Sogar die Gärten. Und du bist auch eingeschlossen. Nein, ich bleibe freiwillig in meinem Zimmer. Ich will nicht raus. Es macht mich zu müde. Kommt dein Vater dich hier besuchen? Selten. Und meistens dann, wenn ich schlafe. Er will mich nicht angucken. Meine Mutter ist gestorben, kurz nachdem ich geboren wurde. Deshalb ist er so traurig, wenn er mich sieht. Er denkt, ich weiß das nicht. Aber die Leute reden darüber. Er hasst mich. Er hasst auch den Garten, weil sie gestorben ist. Welchen Garten? Ach, irgend so ein Garten. Bist du immer hier? Colin sah das komische Mädchen an und schüttelte ein ganz klein wenig den Kopf. Wie alt bist du? 10, genau wie du. Woher weißt du das? Da staunst du, was? weil das Gartentor verschlossen und der Schlüssel vergraben wurde, als du auf die Welt gekommen bist. Was für ein Garten! Du sagst mir jetzt auf der Stelle, was du mit diesem Garten meinst. Sonst lasse ich die Gärtner wecken und die müssen mir alles sagen. Wenn ich am Leben bleiben würde, dann wäre ich eines Tages hier der Herr. Das weiß jeder. Schreist du, weil du Angst hast vorm Sterben? Solange ich zurückdenken kann, sagen die Leute, wenn sie glauben, dass ich nicht zuhöre, dass ich bald sterben muss. Aber ich durchschaue sie. Zum Beispiel der Arzt, der mich behandelt. Er ist ein Vetter von meinem Vater. Er ist ganz arm. Und wenn ich sterbe, dann erbt er das Schloss. Du glaubst, er will gar nicht, dass du gesund wirst? Möchtest du denn leben? Nein, aber ich möchte auch nicht sterben. Ach, reden wir lieber von diesem seltsamen Garten. Mary wollte ihn davon abbringen, indem sie ihm vorhielt, dass man ja sowieso nie hineinkommen würde, da der Schlüssel irgendwo in der Erde lag. Mit der Folge, dass sie genau das Gegenteil davon erreichte. Colin versteifte sich darauf, dass der Schlüssel sofort ausgegraben würde, und er wollte die Diener zwingen, ihm und Mary den verbotenen Garten zu zeigen. Mary bekam es mit der Angst zu tun. Wenn Colin seine Macht ausspielen würde, dann wäre es um ihr Geheimnis geschehen. Colin, ich bin fast sicher, dass ich eines Tages den Weg in den geheimen Garten finden werde. Und dann könnte ich dir den Garten zeigen. Dir ganz allein. Das heißt, wir müssten uns einen größeren Jungen suchen, der den Rollstuhl schieben kann. Aber wir hätten ein Geheimnis. Eins, das nur wir kennen. Aber dann darfst du niemals jemandem etwas von dem Garten sagen. Nicht das kleinste Wörtchen. Und dann begann Mary, Colin von den Blumen zu erzählen, die sie in ihrem Garten finden würden. Von den Vögeln, die ihre Nester in den verwilderten Zweigen angelegt hatten. Und von den vielen verschiedenen Rosensorten. Und von Robin, dem Rotkehlchen. Was du dir alles vorstellen kannst. Mir kommt es geradezu so vor, als wärest du schon in dem Garten gewesen. Also gut, Mary. Ich werde schweigen. Aber finde den Weg. Ich kann das einfach nicht glauben. Bist du noch ganz bei Trost? Er will nicht, dass Fremde ihn ansehen. Wenn Mrs. Medlock erfährt, dass du bei ihm warst, wird sie denken, ich hab dir von ihm erzählt. Martha, mach dir keine Sorgen. Er wird nichts erzählen. Außerdem müssen ihm doch sowieso alle gehorchen. Und ich bin mir sicher, er will, dass ich wiederkomme. Was fehlt ihm eigentlich wirklich? Das weiß keiner ganz genau. Nachdem seine Mutter gestorben war, wollte Mr. Craven ihn nicht sehen. Vielleicht dachte er sogar manchmal, dass es besser ist, wenn das Kind gar nicht leben würde. Aber man sieht gar keinen Buckel. Mr. Craven hatte furchtbare Angst, dass Collins Rücken schwach sei. Deshalb bestand er darauf, dass er immer nur liegen sollte. Nie darf er herumlaufen. Immer muss er nur im Bett liegen, auf dem Rücken und schluckt Medizin und guckt sich. So kann man auch gar nicht gesund werden. Frische Luft kann ihm bestimmt nicht schaden. Ich werde ihn mal mit in den Garten nehmen. Oh, Mary, bloß nicht, da hat er seinen schlimmsten Anfall gehabt. Man hat ihn zum Springbrunnen gebracht, dorthin, wo die vielen Heckenrosen stehen. Aber Colin hatte wohl in der Zeitung gelesen, dass manche Leute Rosenfieber bekämen. Und prompt fing er natürlich an, fürchterlich zu niesen. Und im selben Augenblick kam ein neu eingestellter Gärtner vorbei, der noch nicht über ihn Bescheid wusste. Der blieb stehen und guckte ihn neugierig an. Und Colin, der steigerte sich immer weiter in seinen Anfall hinein und behauptete steif und fest, der Gärtner habe ihn angestarrt, weil er einen Buckel bekäme. Erzähl mir mehr von Dicken. Also, er ist Marthas Bruder. Und er weiß alles über Pflanzen und Tiere. Und über das Moor. Er kennt die Nester der Vögel. Und er weiß, wo Füchse, Otter und Dachse wohnen. Sagenhaft. So einem Jungen bist du noch nicht begegnet. Ja, wenn ich gesund wäre, dann würde ich das auch alles kennen. Dann würde ich ein Forscher werden. Ein berühmter Forscher. Aber ich bin ja nicht gesund. Und bald bin ich überhaupt tot. Die ganze Zeit über versuchte Mary herauszufinden, ob sie Colin trauen konnte. Denn konnte es nicht sein, dachte sie, dass der geheime Garten Colin ebenso gut tun würde wie ihr selbst? Warum magst du es nicht, wenn andere Menschen dich sehen? Ach, weil mich immer alle anstarren und sagen, das arme Kind. Einmal tätschelte mir so eine olle Ziege die Wange. Oh, du armes Kind. Ich habe geschrien wie am Spieß und sie in die Hand gebissen. Nicht besonders nett. Ich will es nicht wissen. Ich will nicht wissen, was sie über mich denken. Was Was würdest du denn sagen, wenn ein anderer Junge dich sehen würde? Dicken? Als Mary am nächsten Morgen aufwachte, war der Himmel blank und alle Regenwolken wie vom Erdboden verschluckt. Inzwischen hatte sie gelernt, sich in atemberaubender Geschwindigkeit anzuziehen. Natürlich allein. Trotzdem dauerte es ihr heute viel zu lange, denn sie wollte unbedingt in den Garten. In ihren Garten. Guten Morgen, Mary. Da bist du ja endlich. Dicken? Die Sonne geht ja eben erst auf. Bist du mitten in der Nacht hergekommen? Ich will dir jemanden vorstellen. Das ist Captain. Eine Krähe. Halt still. Sie ist zahm. Vielleicht wird sie auf deiner Schulter. Und hier. Guck, was sich in den letzten Tagen auf der Wiese getan hat. Ah, das sind ja... Das sind... Man kann sie gar nicht zählen. Und in so herrlichen Farben. Lila und gelbe und weiße Krokusse. Der Frühling ist da, Mary. Der Frühling. Dicken, ich muss dir unbedingt etwas erzählen. Hast du schon mal etwas von Colin gehört? Woher... Was weißt du von ihm? Ich habe ihn gesehen. Ich habe in der vergangenen Woche jeden Tag mit ihm geredet. Er will, dass ich zu ihm komme. Es geht ihm besser. Jeder hier weiß, dass Mr. Craven einen kleinen Sohn hat, der ein Krüppel ist. Und jeder weiß, dass Mr. Craven nicht will, dass man darüber spricht. Er fürchtet, dass Colin einen Buckel bekommt, wie er. Colin selbst hat eine solche Angst davor, dass er sich nicht hinsetzen will. Er sagt, wenn er sich nur vorstellt, dass er einen Buckel bekommt, wird er wahnsinnig vor Angst und muss sich zu Tode schreien. Und ich glaube, das kommt davon, dass er nicht aufsteht. Da muss man sich ja solche schrecklichen Sachen ausdenken. Vielleicht würde er aufstehen, Dicken. Vielleicht könnten wir ihn eines Tages hierher holen. Mary war an diesem Tag und auch am folgenden so mit Gartenarbeit beschäftigt, dass sie Colin nicht besuchen konnte. Doch kaum, dass sie abends ins Haus zurückkehrte, kam ihr Martha schon ganz aufgeregt entgegen. Colin hatte ununterbrochen nach ihr gefragt. Ich werde nicht länger erlauben, dass dieser Dicken hier aufkreuzt und dich davon abhält, zu mir zu kommen. Wenn du das tust, dann betrete ich nie wieder dieses Zimmer. Das wirst du müssen, da ich es will. Ich werde dir aber nicht gehorchen. Ich werde dich zwingen. Sie müssen dich hierher schleppen. Oh, bitte. Aber ich werde dann kein Wort sagen und dich nicht ansehen. Ich werde auf den Fußboden starren und die Zähne zusammenbeißen. Na und? Mach doch. Mach ich auch, du Blödmann. Geh doch zu deinem blöden Dicken und spiel mit ihm im Dreck. Ein Junge aus den Moorhütten. Mit so einem gibst du dich ab. Er ist besser als jeder andere Junge auf der Welt. Und ist vor allem netter als du, du aufgeblasener Wicht mit deinem eingebildeten Buckel. Das sagst du zu mir? Ich muss sterben und der ist gesund. Du musst überhaupt nicht sterben. Du machst dich doch bloß wichtig. Bleib doch in deinem düsteren, verdammten Zimmer hocken, du eingebildeter Kranker. Mary war außer sich, Colin auch. So hatte noch nie jemand zu ihm gesprochen. Stunden später hatte sich Colin so sehr in seinen Anfall hineingesteigert, dass sich seine Pflegerin keinen anderen Rat mehr wusste, als Mary rufen zu lassen. Aufhören! Hör endlich auf! Hör auf! Wenn du noch ein einziges Mal schreist, dann schreie ich auch. Und ich kann noch viel lauter schreien als du. Also hör auf! Ich kann nicht aufhören. Du kannst. Deine Krankheit ist nichts als eingebildet. Und deine schlechte Laune obendrein. Ich habe den Buckel gefühlt. Ich habe ihn gefühlt. Ich wusste, dass ich ihn bekomme. Und jetzt werde ich sterben. Den Buckel gibt es nur in deiner Fantasie. Die erfindet deinen Buckel. Los, zeig mir deinen Rücken. Dreh dich um. Los, zeig ihn mir. Ich will deinen verdammten Rücken untersuchen. Mit einem Mal aber wurde die laute und wütende Mary ganz leise. Sie war erschrocken. Collins Rücken war blass und so mager, wie sie es sich einfach nicht hatte vorstellen können. Trotzdem strich sie tapfer mit ihren Händen über die Haut, zeichnete seine Rippen nach und fuhr die Wirbelsäule hoch und runter. Da ist nicht die kleinste Beule. Das, was du gefühlt hast, sind deine Rückenwirbel. Aber die habe ich auch. Jeder Mensch hat die. Jeder hat die? Du auch? Naja, also sie gucken vielleicht nicht bei allen Menschen dermaßen deutlich raus, aber es sind ja auch nicht alle so klapperdürr wie du. Du bist ein Narr, Colin. Mein Rücken ist so wie bei allen Menschen sonst auch? Also ich kenne nicht so viele persönlich, aber wie meiner sieht er jedenfalls aus. Kein Buckel? Bestimmt nicht. Kein Buckel, Colin. Ehrenwort. Heißt das, ich bin gar nicht krank? Ich bin gesund und kann groß werden? Wahrscheinlich. Aber nur, wenn du dich entschließt, aus deinem Bett aufzustehen und aufhörst, deine ganze Umgebung zu schikanieren. Schlaf jetzt, Colin. Ich würde gern mit dir in den Garten gehen, Mary. Wenn Dicken meinen Rollstuhl schiebt, dann könnten wir vielleicht zusammen den Weg in den geheimen Garten finden. Bringst du ihn mal mit? Weißt du, Colin, ich glaube, ich habe ihn schon gefunden. Als Mary am nächsten Morgen erwachte, war es schon spät. Ohne zu frühstücken, lief sie in den Garten, um Dicken von den nächtlichen Ereignissen zu berichten. Und natürlich mussten sie gemeinsam Vorkehrungen für Dickens ersten Besuch bei Colin treffen. Wie geht es ihm? Ich hoffe besser. Gut, dass Sie da sind, Dr. Craven. In seinem Zimmer ist die Hölle los. Dann lassen Sie uns schnell zu ihm gehen. Ich gebe ihm eine Beruhigungsspritze. Oh, die wird ihm heute nichts nützen. Der Junge sitzt auf seinem Sofa. Was ist denn passiert? Mary hat dieses Wunder vollbracht. Sie hat Colin in der Nacht beruhigt und jetzt sitzt sie schon seit 2 Stunden bei ihm. Sie blättern seine ganzen Gartenbücher durch. Die Szene, die sich dem Doktor darbot, als er die Tür zu Collins Zimmer öffnete, versetzte ihn trotzdem in Erstaunen. Hatte er also wirklich bis auf den Flur hinaus Gelächter und Geplauder gehört? Und schau mal, diese langen Blauen, die werden wir auch sehen. Rittersporn. Rittersporn. Oh, Colin, mein armes Kind. Es tut mir leid, dass es dir in der vergangenen Nacht so schlecht ging. Es geht mir schon wieder viel besser. Oh, Rittersporn. Ja. Und übrigens, morgen oder übermorgen werde ich einen Ausflug im Rollstuhl machen. Nach draußen. Ich denke, du magst überhaupt keine frische Luft. Nicht, wenn ich alleine bin. Aber Mary wird ja mitkommen. Und eine Krankenschwester. Nein, keine Krankenschwester. Mary kann auf mich aufpassen. Und Dicken auch. Dicken? Marthas Bruder? Noch nie hatte sich Dr. Craven so bald wieder verabschiedet. An diesem Nachmittag verschrieb er keine Medizin und erteilte keine neuen Weisungen. Er ging einfach. Master Colin, bist du sicher, dass dir nicht zu kalt ist? Nein, lassen Sie nur das Fenster auf. Oh. Ich bekomme heute übrigens Besuch, Mrs. Matlock. Oh. Einen Jungen mit einer Krähe. Mit einer Krähe? Ah, und 2 Eichhörnchen. 2 Eichhörnchen? Und einem Lamm. Ich wünsche, dass Sie sofort zu mir gebracht werden. Ja, Master Colin. Sie können Martha bitten, sie hierher zu führen. Es handelt sich um Ihren Bruder Dicken. Ich hoffe nur, dass die Tiere nicht beißen. Wo denken Sie hin? In Indien gibt es sogar Schlangenbeschwörer. Die pflegen, ihren Kopf in den Rachen einer Schlange zu legen, ohne dass etwas passiert. Ach du liebe Zeit. Endlich war die verabredete Stunde da. Colin hörte Captain schon von weitem krächzen und wurde immer aufgeregter. Doch das war noch gar nichts gegen den Augenblick, als Dicken endlich leibhaftig vor ihm stand. Aus jeder seiner Jackentaschen lugte ein Eichhörnchen hervor. Auf dem Arm trug er ein kleines, neugeborenes Lämmchen. Behutsam legte es Colin auf den Schoß und sogleich fing es an, ihn mit seinem Kopf in die Seite zu stoßen. Ganz ruhig. Oh, was tut es? Was will es denn? Er sucht nach seiner Mutter. Ich dachte, du würdest es gern füttern. Ja. Na komm, Kleines. Hier ist deine Flasche. Dicken drückte Colin eine Babyflasche mit Milch in die Hand und das Lämmchen schnappte nach dem Nuckel und begann gierig daran zu saugen. Master Colin hat nach Ihnen geschickt, Mr. Roche. Ich weiß zwar nicht, was er ausgerechnet mit dem Obergärtner zu besprechen haben könnte, aber im Moment passieren hier sowieso merkwürdige Dinge. Hoffen wir, dass Sie sich zum Besseren wenden, Mrs. Medlock. Schlimmer hätten Sie auch gar nicht mehr werden können. Wundern Sie sich bitte nicht, wenn Sie sich in Master Collins Zimmer an eine Tierschau erinnert fühlen. Marthas Bruder Dicken hat da oben das Kommando übernommen. Und es war gut, dass Mr. Roach vorgewarnt war. Denn als die Tür zu Collins Zimmer aufging, flog Captain mit lautem Kra-Kra auf den Gast zu. Und nur durch einen Sprung rückwärts konnte sich Roach vor einem Zusammenstoß mit dem Vogel retten. Du bist Roach, der Obergärtner. Ich habe nach dir geschickt, weil ich dir ein paar wichtige Befehle zu erteilen habe. Sehr wohl, Master Colin. Heute Nachmittag fahre ich aus mit meinem Rollstuhl. Falls alles gut geht, werde ich das von nun an jeden Tag tun. Aber wenn ich in den Gärten bin, will ich keinen Gärtner sehen. Verstanden? Sehr wohl. Jedenfalls nicht in der Nähe der großen Mauer. Ich werde um 2 Uhr ausgehen. Und dann müssen sich alle Leute fernhalten, bis ich Bescheid gebe, dass sie wieder an ihre Arbeit gehen können. Sehr wohl, Master Colin. Wie war gleich der Satz, den man in Indien sagt, wenn eine Unterredung zu Ende ist? Ich gestatte dir, dich zu entfernen. Ein wichtiger Auftrag, Roach. Vergiss ihn nicht. Und nun gestatte ich dir, dich zu entfernen. Sehr wohl, Master Colin. Jetzt ist alles sicher. Heute Nachmittag werde ich ihn sehen. Den geheimen Garten. Am Nachmittag trug der stärkste Diener Colin die Treppen herunter und setzte ihn in den Rollstuhl. Langsam! Dicken schob den Rollstuhl langsam die Auffahrt entlang. Bleib stehen. Mary ging an seiner Seite. Schneller! Warte! Ich hoffe, wir haben noch Robin das Rotkehlchen zu Gesicht bekommen. Du wirst es bald oft genug sehen. Wenn seine Jungen aus dem Ei schlüpfen, muss es andauernd hin und her fliegen, um sie satt zu kriegen. Es sucht Würmer, die fast so groß sind wie es selbst. Und wenn es dann auf dem Nest landet, weiß es nicht, welchen Schnabel es zuerst stopfen soll. Da ist es, da ist es. Es geht zu seinem Frauchen. Es kommt gerade rechtzeitig zu ihr zum Tee. Ich würde jetzt auch gern welchen trinken. Dicken, kannst du nicht ins Haus laufen und Martha bitten, uns einen Korb zurechtzumachen? Das wäre einfach herrlich, hier draußen Tee zu trinken. Gesagt, getan. Schon bald lag ein Tuch auf der Wiese und es gab heißen Tee und frischen Toast mit Butter. Morgen komme ich wieder. Und übermorgen auch und jeden Tag. Immer wieder. Hoffentlich bekommst du da keine Frischluftvergiftung. Ich werde mich schon dran gewöhnen. Es wird nicht lange dauern, dann läufst und gräbst du hier genauso herum wie wir. Laufen. Ja, laufen. Du wirst es lernen. Du hast schließlich 2 Beine wie andere Leute auch. Ach, Dicken, sieh dir meine Beine an. Wie dünn sie sind. Dünne Stangen sind das. Ein falscher Schritt und sie brechen mitten durch. Nein, ich werde mich nie getrauen, sie zu bewegen. In diesem Moment jedoch geschah etwas gänzlich Unerwartetes. Na, warte, du Göre! Ben Weatherstaffs Gesicht tauchte mit einem Mal über der Mauer auf. Zerknitterten Buttermilchgesicht. Er stand auf der obersten Sprosse einer Leiter auf der anderen Seite. Überall musst du deine Nase reinstecken. Ich weiß gar nicht, wieso ich mich mit dir eingelassen habe. Nur wegen Robin. Aber er war es doch, der mir den Weg hierher gezeigt hat. Du Göre! Während der alte Weatherstaff weiter tobte, schob Dicken Collins Rollstuhl so nah an die Mauer heran, dass der Alte den Jungen deutlich sehen konnte. Weißt du, wer ich bin? Oh. Weißt du, wer ich bin? Wer du bist? Na, das weiß ich. Du hast die Augen deiner Mutter. Gott mag wissen, wie du hierher gekommen bist, du armer Krüppel. Oh nein, ich bin kein Krüppel. Hörst du, ich bin kein Krüppel. Das ist er nicht. Er hat nicht mal einen Buckel so groß wie ein Stecknadelkopf. Ich habe seinen Rücken genau untersucht. Du hast keinen krummen Rücken? Nein. Und auch keine verkrüppelten Beine. Los, komm her. Los. Sofort! Er schleuderte die Decke von seinen Beinen. Mary wurde blass vor Angst. Er kann es. Er kann es. Bitte. Oh lieber Gott, er kann es. Langsam berührten die mageren Füße das Gras. Und dann plötzlich stand er da. Aufrecht und kerzengerade. Er warf den Kopf zurück und in seinen Augen blitzte es. Sieh mich an. Sieh her. Das kann man drehen und wenden, wie man will. Er ist genauso gerade gewachsen wie ich. Und da begann sich das Gesicht des Alten zu verändern. Während es eben noch so rot wie eine Tomate gewesen war, nahm es nun die Farbe eines frisch gewaschenen und in der Sonne gebleichten Bettlakens an. Dann schlug er die Hände zusammen und begann zu weinen. Was doch die Leute alles erzählen. Wahrhaftig, du bist so dünn wie eine Latte und so weiß wie ein Geist. Aber Nichts an dir ist krumm. Gott segne dich, mein Junge. Gott segne dich. Das hier ist mein Garten, Ben Rutherstaff. Dass du dich nicht unterstehst, darüber zu reden, was du hier gesehen hast. Ja, mein Junge. Sie mussten ein paar Minuten warten, bis der verstörte Ben Rutherstaff von seiner Leiter heruntergeklettert war und bei ihnen im Garten erschien. Was hast du eigentlich in den Gärten zu tun? Oh, alles, was man mir aufträgt. Viel ist es ja nicht. Vielleicht, nur vielleicht bekomme ich mein Gnadenbrot, weil sie mich gern hatte. Sie? Ja. Deine Mutter. Das hier war ihr Garten, nicht wahr? Sie liebte ihn sehr. Jetzt ist es mein Garten. Aber das muss unser Geheimnis bleiben. Dicken und Mary haben hier gearbeitet und alles wieder zum Blühen gebracht. Vielleicht kannst du uns manchmal ein bisschen bei der Arbeit helfen. Aber du darfst nur kommen, wenn dich niemand sieht. Och, ich bin schon früher hierher gekommen, wenn mich niemand sah. Aber das Tor ist seit 10 Jahren verschlossen und der Schlüssel... Ja, bis vor 2 Jahren bin ich über die Mauer geklettert, aber jetzt kann ich das nicht mehr. Mein Rheuma, wisst ihr... Sie haben die Bäume und Rosen beschnitten, Ben. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wer das getan hat. Sie war so jung und so schön. Ben, sagte sie einmal, wenn ich krank werden sollte oder weggehen muss, wirst du dich um die Rosen kümmern. Versprichst du mir das? Während Ben sprach, war noch etwas gänzlich Unerwartetes geschehen. Colin hatte seine ersten winzigen Schritte gewagt. Auf Marys kleinen Spaten war er zugegangen, hatte ihn aufgehoben und stieß ihn nun in die Erde. Master Colin, vielleicht möchtest du etwas pflanzen. Oh ja, bitte. Aber schnell. Der Alte vergaß sein Rheuma, lief nach draußen und kam schon nach ein paar Minuten mit einer Rose in einem Topf in den geheimen Garten zurück. Und Colin setzte die Pflanze in das Loch, das er selbst in die Erde gegraben hatte. Kommt ihr jetzt erst aus dem Garten zurück? Das war herrlich. So lange hättet ihr nicht draußen bleiben dürfen. Auf keinen Fall. Das ist unverantwortlich. Mary, Colin ist schwer krank. Er darf sich nicht überanstrengen. Ich werde sofort Mrs. Nein, stopp! Ich bin überhaupt nicht müde. Es hat mir gut getan. Und morgen gehe ich wieder nach draußen. Vormittags und nachmittags. Ich weiß nicht, ob ich das erlauben kann. Ich fürchte, es wäre nicht klug. Colin, du bist doch ein vernünftiger Junge. Ja, das bin ich. Und deshalb wäre es nicht klug, lieber Onkel, wenn du versuchst, mich davon abzuhalten. Ruh dich aus. Geh zeitig zu Bett, hörst du? Morgen schaue ich wieder vorbei. Ich werde dir eine neue Medizin mitbringen. Dr. Craven, tut mir leid. Mir auch, denn er wird nie Herr auf Misselthwaite werden, weil ich nicht sterbe. Doch kaum hatte Colin diesen kühnen Entschluss verkündet, beschloss Mary, ihm etwas zu sagen, was sie schon lange hatte sagen wollen. Immer muss er nett zu dir sein, seit 10 Jahren. Und du führst dich auf wie ein Scheusal. Bin ich unhöflich? Du bist... unausstehlich. Und alle haben es sich gefallen lassen, weil du ein bedauernswertes armes Würstchen warst. Aber das ist vorbei, Mary. Ich will nicht, dass die Leute so von mir denken. Schließlich kann ich auf meinen eigenen Füßen stehen. Dann benimm dich auch so. Man kann es lernen, Colin. Ich habe es auch gelernt. Die folgenden Wochen vergingen wie im Flug. Colin ging, nachdem er seine neuen Medizinfläschchen in einen Blumentopf entleert hatte, nicht nur jeden Tag mit Mary und Dicken in den geheimen Garten, sondern er begann sogar regelrechte Rundgänge zu unternehmen. Wohlgemerkt, Rundgänge, keine Rundfahrten. Und er machte auch sonst allerhand Tonübungen, die seine Muskeln kräftigen sollten. Dicken brachte sie ihm bei. Allerdings, das konnte selbstverständlich nur bei strengster Geheimhaltung geschehen. Schließlich sollten weder die Diener noch gar der misstrauische Dr. Craven irgendwelche Veränderungen merken können. Ja, Colin fuhr sogar nach wie vor im Rollstuhl vom Haus weg, damit sich der Doktor seiner Sache sicher werden konnte. Also, wenn ihr so weitermacht, wird bald nicht mehr der kleinste Vorrat im Haus sein. Ihr verschlingt ja Mengen wie siebenköpfige Raupen. Bei Gott, Mascha hat recht, Mary. Wenn wir weiter so essen, wird sich Dr. Crane das Ganze vielleicht nicht mehr lange mit ansehen. Wer weiß, was er hinter seiner finsteren Miene aushält. Wenn nur erst mein Vater schon da wäre. Aber wie stellst du dir das vor? Also ich kann einfach nicht aufhören zu essen. Ich habe immer so einen schrecklichen Appetit. Trotzdem, wir müssen uns etwas einfallen lassen. Wir müssen sie alle im Haus an der Nase herumführen. Ich hätte da eine Idee. Dicken baut ja zu Hause bei uns allerhand selbst im Garten an. Vielleicht kann er euch heimlich was zustecken. Oh ja, und wir machen uns im Garten eine Feuerstelle. Da können wir Kartoffeln braten und Brot. Ja, genau. Und vielleicht sogar Spiegeleier auf einem heißen Stein. Oh ja. Während es in Yorkshire Sommer wurde und sich der Garten in seiner ganzen Pracht zu entfalten begann, wanderte Sir Archibald Craven durch die Fjorde und Täler Norwegens. Wie geht es, Mr. Colin? Mrs. Medlock. Und dann, eines Tages, kehrt er wirklich zurück. Tja, Sir, das ist schwer zu sagen, Sir. Schlimmer. Weder die Schwester noch Dr. Craven wissen genaueres, Sir. Ist er noch wunderlicher geworden? Es ist wirklich seltsam mit ihm, wenn man weiß, wie er früher war. Also, erst aß er gar nichts. Dann begann er plötzlich schrecklich viel zu essen. Und dann hörte das wieder auf. Alle Mahlzeiten wurden zurück in die Küche geschickt. So wie früher. Sie wissen selbst, Sir, dass er nie ins Freie wollte. Diese schrecklichen Anfälle. Ja, ja, aber das ist es ja gerade. Nicht lange nach seinem schlimmsten Anfall überhaupt bestand er darauf, mit Miss Mary und Marthas Bruder Dickens das Haus zu verlassen. Und das tut er seither jeden Tag, Sir. Wie sieht er aus? Wenn er richtig essen würde, möchte man sagen, er sei kräftiger geworden. Aber wir fürchten, dass er nur aufgedunsen ist. Und manchmal lacht er. Ganz unheimlich. Vor allem, wenn er mit Miss Mary zusammen ist. Und dabei hat er noch nie gelacht. Deswegen, Dr. Craven, möchte Sie sprechen. So schnell es geht, Sir. Er weiß sich einfach keinen Rat mehr, Sir. Doch der Doktor fand, Sir Archibald Craven konnte ruhig noch einen Moment warten. Er ging an den Lorbeersträuchern vorbei bis zu dem Weg, der an den Efeumauern entlang führte. Er wusste, dass seit 10 Jahren kein menschliches Wesen den Garten betreten haben konnte. Schließlich hatte er eigenhändig den Schlüssel vergraben. Und doch, wenn ihn nicht alles täuschte, hörte er etwas. Er hörte Stimmen. In diesem Moment flog das alte, rostige Tor auf und fast wäre Sir Craven von 2 Wettläufern umgerannt worden. Vater, ich bin es, Colin! Colin? Im Garten? Ja, im Garten! In Ihrem Garten? Und Mary und Dickon auch! Wir haben unser Geheimnis für dich bewahrt. Du solltest es als Erster fahren. Ich bin gesund! Ich kann sogar Mary beim Wettrennen schlagen. Ich werde ein Athlet. Ihr Garten. Und ich dachte, hier wäre alles tot. Sir Archibald Craven war allem Anschein nach so überrascht, dass er wie versteinert auf der Stelle stehen blieb. Die Kinder mussten ihn bei der Hand nehmen, um ihn durch ihr Paradies führen zu können. Es wurde ein Spaziergang von mehreren Stunden. Denn sie bestanden darauf, ihm alles zu zeigen, was sie in den letzten Wochen im Garten gemacht hatten. Und natürlich Robin das Rotkehlchen. Es war unser geheimer Garten. Aber jetzt braucht er nicht mehr geheim zu sein. Jeder soll jetzt unsere Geheimnisse erfahren. Oh, ich möchte sehen, wie sie zusammenzucken, wie sie Anfälle bekommen, wenn sie mich erblicken. Was meint ihr? Gibt es da jemanden, der einen alten Rollstuhl gebrauchen könnte? Denn ich brauche ihn jedenfalls nicht. Denn ich laufe mit dir zum Haus zurück, Vater. Ich laufe. Komm, Vater. Dicken. Mami. Der geheime Garten von Francis Burnett. Aus dem Englischen von Friedel Hömke. Hörspielbearbeitung Katrin Wenzel. Es sprachen Erzählerin Doris Schade, Mary Solveig Krause, Colin Samuel Teixeira, Dicken Tobias Schmidt, Martha Jaschka Lemmert, Mrs. Medlock Helga Grimme, Sir Archibald Craven Peter Fricke, Ben Weatherstaff Fritz Lichtenhahn. In weiteren Rollen Christine Davis, Hans Streichler, Klaus Hämmerle und Joachim Hall. Ton Karl-Heinz Stoll. Schnitt Birgit Schilling. Regieassistenz Nana Us. Musik Peter Keitzer, Georg Mittermeier und Anton Burger. Regie Götz Fritsch. Produktion Südwestrundfunk 1999.